Ende der Fußnote. Als im Jahr 2007 mit dem iPhone das erste Smartphone auf den Markt kam, fehlte ihm ein wichtiges Feature, die Frontkamera. Weil man aber schon bald eine Zunahme der Videotelefonie über immer leistungsfähigere Handynetze erwartete, gab Apple der vierten Generation des iPhones, die 2010 erschien, einen solchen fotografischen Spiegel mit. Doch was der erzählende Affe damit anstellte, hatte man nicht erwartet. Er fotografierte nun vor allem sich selbst und stellte die Fotos massenhaft in den rasant wachsenden sozialen Netzwerken online. Mit dem Selfie, das bis heute nichts von seiner Popularität in sozialen Medien eingebüßt hat und weiterhin massenhaft in verschiedenen sozialen Netzwerken geteilt wird, betrat ein essentieller Protagonist unserer digital inszenierten Geschichte die Bühne: das demonstrativ geteilte Gesicht. Fußnote: Der Begriff Selfie tauchte mutmaßlich erstmals in Australien auf und erlangte 2002 durch Nathan Hope Bekanntheit, der nach einer durchzechten Nacht ein Bild seiner verletzten Lippe teilte und sich dabei für die Qualität der Aufnahme entschuldigte. Sorry about the focus, it was a selfie. Ende der Fußnote. Der Philosoph und Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich schreibt dazu: Ein Selfie zu machen heißt, ein Bild von sich zu machen, auf dem man sich selbst zum Bild gemacht hat. Ein Selfie ist also eigentlich ein Bild von einem Bild. Und weiter erklärt er, sich zum Bild zu machen heißt aber nicht nur, am eigenen Gesichtsausdruck zu arbeiten oder ihn an einem Vorbild zu orientieren, sondern auch, die eigene Sichtbarkeit zu vergegenwärtigen und zu steigern. Ausdrücklich sichtbar zu sein ist wiederum gleichbedeutend damit, sich auf ein Gegenüber hin auszurichten, auf diejenigen, die das Selfie sehen werden.